und aus ihnen zu lernen, die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Aber niemand hat Grund, sich Sorge zu machen. Auch der amerikanische Geheimdienst und ihre Satelliten haben gesehen, dass auch in den schwierigen Tagen, die wir gerade durchlebt haben, alles ruhig waren. Und ihre Satelliten sehen sogar eine Autonummer, so genau sind sie. Soweit Michail Gorbatschow. Boris Jelzin wird deutlicher und betont die Rolle Russlands in der Frage der Nuklearwaffen. Heute befinden sich die Kernwaffen auf dem Hoheitsgebiet der UdSSR, der Ukraine, Russlands. Und ich glaube, dass die Kernwaffen aus der Ukraine und Kasachstan nach Russland verlegt werden. Das Wichtigste ist natürlich hier die Verantwortung, die wir haben. Und zwar bei der Kontrolle über die Atomwaffen und nicht nur diese Atomwaffen. Wir haben ja auch Atomunterseeboote, über die auch eine sehr strenge Kontrolle ausgeübt werden muss. Wir haben außerdem einen Kontrollausschuss für Atomwaffen im obersten Sowjet eingerichtet, nur für diesen Zweck. Es geht dabei nicht nur um die Kontrolle über die Atomwaffen, sondern es geht um die Kontrolle über alle damit zusammenhängenden Fragen und Vorrichtungen. Diese Kontrolle wird territorial und zentral ausgeübt. Es ist eine sehr starre Kontrolle. Wir berücksichtigen dabei natürlich auch, dass die Ukraine diese Frage, auch die Frage des Militärs, auf ihre Weise lösen möchte. Es ist deswegen so, dass die Kernwaffen in die RSF verlegt werden und wir werden mit dem Präsidenten der Militärspitze diese Frage gemeinsam klären. Wir müssen auch eine Kontrolle gewährleisten, damit es nicht zu Schwierigkeiten kommen wird. Einem Einwurf des Moderators, dass doch weder Gorbatschow noch Jelzin die alleinige Kontrolle in der Hand haben, sondern in Zukunft der Staatsrat darüber entscheiden müsse, begegnete Gorbatschow wie folgt. Es geht nun auch um die Tatsache, dass der Präsident die oberste Militärgewalt hat. Wir machen keinen Hehl aus unseren Mechanismen. Wir haben gesagt, dass der Mechanismus festgelegt, starr ist, der jeden Zufall ausschließt, dass hier ein genau vorgeschriebenes Verfahren eingehalten wird. Ein weiterer wichtiger Fragenkomplex betrifft die ökonomischen Perspektiven, die Aussichten auf eine baldige freie Marktwirtschaft in der zerfallenen Union und in den Republiken. So möchte ein amerikanischer Geschäftsmann wissen, ob er in Zukunft unbesorgt Eigentum wie beispielsweise Immobilien erwerben könne. Heute haben wir Gesetze und Garantien, die selbst in unserer Verfassung festgelegt sind. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang erinnern an die Erklärung zu den Menschenrechten, die gestern verabschiedet wurden. All dies sind Garantien für Sie, Garantien, die ausländische Investitionen schützen, die ausländische Investitionen betreffen. Hier haben sich die Dinge sehr stark geändert. Und ich darf noch einmal betonen, dass der Staat bei uns garantiert, das Eigentum, wenn es einmal erworben, übertragen wurde, nach den entsprechenden Bestimmungen unseres Landes, dass dies unumstößlich ist, dass dies nicht verändert wird. Sie brauchen sich keinerlei Sorgen zu machen. Boris Jelzin erwidert auf die Frage, ob denn die Völker in der Sowjetunion schon für die freie Marktwirtschaft bereit sind. Man sagt uns seitens der Gegner der Marktwirtschaft, dass Privateigentum werde bei uns nicht verstanden. Das Volk verstehe nichts davon. Das Volk hat sich auch schon dazu geäußert. Es versteht sehr wohl, was unter Privateigentum zu verstehen ist. Ich bin Präsident Russlands und ich stehe ein für ein Programm der Privatisierung, der Marktwirtschaft, der Forderung des privaten Unternehmertums. Ich möchte, dass das Land sich öffnet, auch für ausländische Investoren. Ihnen möchte ich Garantien geben. Ich möchte Ihnen dieselben Bedingungen schaffen. Und das Volk versteht das auch und unterstützt es auch. Denn das Volk kann besser arbeiten, es ist dazu fähig. Das russische Volk verfügt über viele Gaben, es hat eine gute Tradition. Aber das System, wie Sie selbst gesehen haben, hat das Volk davon abgehalten und es dem Einzelnen nicht ermöglicht, sich zu entwickeln. Er hatte kein Eigentum, er hatte auch gar nicht den Wunsch, seine Fähigkeiten voll zu entfalten. Denn es gab da auch eine gewisse Grenze bei der Bezahlung und es gab keine Anreize. In letzter Zeit ist das auch immer wieder gesagt worden, aber diese Beschränkungen werden nun abgebaut. Und es ist jetzt so, dass jemand so viel verdienen kann, wie er verdienen will und wie er auch dazu in der Lage ist. Es gibt keine Begrenzung des Einkommens mehr. Und wir haben hierfür auch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Die Gesetze sind verabschiedet worden, damit die Menschen besser leben können. Gorbatschow schließlich erläutert, wie er sich den Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft vorstellt und in welchen Etappen er diesen Übergang zu bewältigen gedenkt. Wir gehen davon aus, dass wir in einer ersten Phase, in diesem ersten Schritt hin zur Marktwirtschaft, eine Reihe von Dingen unternehmen müssen. Zunächst einmal wird es darum gehen, unsere Wirtschaft zu privatisieren, vor allen Dingen die kleineren und mittleren Betriebe, die unter neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten müssen, die sich daran gewöhnen müssen. Das zweite ist die Schaffung der marktwirtschaftlichen Infrastruktur, in der wir dann auch die Probleme lösen werden, von denen Sie gesprochen haben. Ohne diese Dinge kann der Markt nicht funktionieren, kann er nicht arbeiten. Wir wissen, dass die Schaffung solcher marktwirtschaftlichen Strukturen eine wesentliche Voraussetzung für eine Entwicklung ist. Hier hoffen wir auf die Zusammenarbeit mit dem Westen. Im Zusammenhang mit eventuell zu erfolgenden westlichen Hilfeleistungen, insbesondere Nahrungsmitteln, die den Völkern über den kommenden Winter helfen sollen, räumen die Politiker Schwierigkeiten ein, zeigen sich aber für die Zukunft optimistisch. Zunächst Boris Jelzin, danach Michail Gorbatschow. Es geht darum, dass die Strukturen der Union gegenwärtig noch nicht umorganisiert sind. Wir haben allerdings vor, durchgreifend umzuorganisieren. Gegenwärtig besteht ein gewisses Misstrauen gegenüber verschiedenen Unionsorganen, die sich mit der Außenwirtschaft beschäftigen. Aber wir werden mit ihnen direkt in geschäftliche Kontakte treten. Nein, Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass die Sowjetunion gar nicht mehr existiert. Es wird zwei Etappen geben. Wir sind gegenwärtig in der Etappe, in der die Vollmachten, die Befugnisse, die Zuständigkeiten umgeordnet, umstrukturiert werden. Es wird Strukturen, Einrichtungen geben, die zusammenarbeiten, auch in der Lebensmittelverteilung. Das betrifft aber auch die Investitionen aus dem Westen. Hier wird eine Zusammenarbeit notwendig sein und stattfinden. Eine Zusammenarbeit nicht nur zwischen den Republiken, sondern es wird auch ein sogenanntes Investitionskomitee geben. Im Laufe der Zeit allerdings werden die Kompetenzen dann zusehends in die Hände der Republiken übergehen. Es wird eine Marktwirtschaft entstehen und wenn dieser Markt einmal mehr oder weniger normal funktioniert, dann werden die Unternehmen und die verschiedenen Projekte, die Genossenschaften, die Produzenten selbst die überwiegende, die wesentliche Rolle ausüben. Wir entwickeln uns hin zu einer Marktwirtschaft. Als Gorbatschow darauf verweist, dass die Sowjetunion mehr oder weniger noch existiere, nimmt Jelzin kurz darauf die Gelegenheit wahr, die Eigenständigkeit der einzelnen Republiken zu unterstreichen. Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass koordiniert wird, dass zusammengearbeitet wird. Es wird eine ganze Reihe von Fragen geben. Auch die Lebensmittelfragen. Die amerikanische Führung muss sich bewusst sein, dass sich in der Sowjetunion vieles ändern wird. Man muss auch die Einstellung zur Sowjetunion verändern. Es gibt viele wichtige Fragen. Es gibt verschiedene Standpunkte und verschiedene Grundsätze, was diese Beziehungen angeht. Aber was ganz konkrete Fragen angeht, die Wissenschaften, die Wirtschaft, Lebensmittelverteilung, die Technik, soziale Fragen, das sind alles wesentliche Fragen und Dinge, die direkt von den Republiken entschieden werden. Angesprochen auf die Putschisten, die sich Gorbatschow ja selbst in seine Regierung geholt hat und die er in Ruhe hat gewähren lassen, antwortet dieser: Für mich ist das eine Lehre. Wenn ich über die moralischen Aspekte nachdenke, so muss ich sagen, dass ich am meisten bestürzt bin und am meisten nachdenke über den Verrat, der da geschehen ist. Ich glaube, dass das, was wir im Rahmen des demokratischen Prozesses und im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Republikführern, mit dem Präsidenten der Republiken tun, dass dies eine Wiederholung dieser Fehler verhindern wird. Wir arbeiten inzwischen sehr eng zusammen, damit wir auch im obersten Sowjet diese Fragen sicher und besser lösen. Unser Staatsrat besteht jetzt aus dem Präsidenten der UdSSR und dem Präsidenten der Republik. Leichte Missklänge gibt es zwischen Gorbatschow und Jelzin, als das Problem der politischen Gefangenen in der ehemaligen UdSSR angesprochen wird. Gibt es dort noch politische Gefangene und wie beabsichtigt man, mit ihnen vorzugehen? Hören Sie zunächst Michail Gorbatschow und anschließend Boris Jelzin. Ich glaube, und Präsident Jelzin, glaube ich, sind davon überzeugt, dass es sie nicht mehr gibt in unserem Land. Wir haben natürlich noch die Gefangenen, die Verbrechen begangen haben, die eventuell auch eine gewisse politische Komponente enthalten. Hier müssen wir in der nächsten Zeit prüfen, wie der die Sachlage ist und wie wir uns hier enthalten, um da endgültige Regelungen zu treffen. Wir sind der Ansicht und wir haben die Position, die allgemein in unserer Gesellschaft auch vertreten wird, dass für andere politische Überzeugungen die Menschen nicht leiden dürfen. Es gibt bereits Listen und wir werden diese Listen konkret weiterverfolgen und auch all die Menschen befreien, die illegal festgehalten werden und die wegen ihrer Überzeugung illegal verurteilt worden sind. Auf dieser Liste gibt es gegenwärtig 21 Namen. Diese Menschen werden vor allem wegen ihrer Überzeugung festgehalten. Das muss zugegeben werden und die Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Auch als ein US-Bürger nach der Zukunft des Kommunismus, nach seinem Scheitern in der ehemaligen UdSSR fragt, lassen sich die unterschiedlichen Meinungen der beiden Politiker über dieses Thema deutlich heraushören. Zunächst Boris Jelzin. Das war ein Experiment, das gemacht worden ist, das in unserem Land veranstaltet wurde. Es hat zu einer Tragödie für unser Volk geführt. Wir hatten natürlich kein Glück, dass dieses Experiment bei uns durchgeführt wurde. Es wäre besser gewesen, wenn man es in einem kleineren Land gemacht hätte. Und wenn man sich dann dort hätte überzeugen können, dass es sich um eine Utopie handelt, wenn auch eine schöne Utopie. Ich glaube, dass das allmählich, Schritt für Schritt, auch in anderen Ländern verstanden wird, in denen noch Anhänger der kommunistischen Idee vorhanden sind. Gorbatschow hingegen sieht den Kommunismus in einem sehr viel milderen Bild. Das Problem besteht darin, eine historische Erfahrung zu verarbeiten. Diese historische Erfahrung gestattet es uns, heute eindeutig zu sagen, dass dieses Modell in unserem Land nicht richtig realisiert wurde. Ich glaube, dies wird eine Lehre sein, nicht nur für unser Volk, sondern auch für alle anderen Völker. Trotzdem ändert dies natürlich auch unsere Erfahrung und die Erfahrung anderer Länder. In Europa gibt es in vielen Regierungen Vertreter sozialistischer Parteien. In einigen Ländern sind sozialistische Regierungen an der Macht, die sehr erfolgreich die anstehenden Fragen lösen. Was nun andere Länder angeht, so muss ich sagen, dass wir nicht gerne anderen Völkern vorschreiben, wie sie leben sollen. Sie müssen dies selbst entscheiden, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. Lothar de Maizière, bis heute nominell zweiter Mann nach Helmut Kohl in der CDU, wirft das sprichwörtliche Handtuch und zieht sich aus wichtigen Parteiämtern zurück. Dazu dann auch unsere ersten beiden Beiträge. Zuvor aber die Themenübersicht. IG-Außenminister halten an morgiger Friedenskonferenz in Den Haag zu Jugoslawien fest. Deutsch-polnisches Vertragswerk vor dem Deutschen Bundestag. Warschau, Regierung Bielecki verlangt Sondervollmachten. Moskauer Staatsrat anerkennt die Souveränität der baltischen Staaten. US-Öffentlichkeit empört über angebliche Amnestie für litauische Kriegsverbrecher. Russlands Außenminister besucht Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Indiens Ministerpräsident Rao zu Gast bei der Bundesregierung.